Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg werden der Sitzungssaal für die Verhandlungen über den Waffenstillstand und der Saal, in dem das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet wurde, ununterbrochen besichtigt. Bisher besuchten in diesem Jahr rund 21.400 Personen, darunter die werktätigen alle Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten, Ausländer und Auslandskoreaner, Panmunjom. Unter ihnen waren die Angehörigen der Volksarmee, die Studenten der Kim-Il-sung-Universität und Hochschule Goryeo Songjungwan, die Werktätigen der Drahtfabrik 326 Pyongyang, die Schüler der Fremdsprachenschule Nampo und die Delegation des Antiimperialistischen Forums Deutschlands.